Das goldene Zeitalter, das Satya- oder Krita-Yuga, hat mit dem polaren Hyperborea zu tun. Das silberne Zeitalter, das Tetra-Yuga, mit Atlantis. Eine große Involution hat sich bereits ereignet. Als Atlantis existierte, wurde nicht das ganze Hyperborea zerstört. Es sind auch die weißen, in Hyperborea eingeweihten Führer, die Atlantis leiten und unterweisen. Die Zwillingskönige mussten nach Hyperborea reisen, um die arische Einweihung zu erhalten. Während der göttlichen Zeiten benötigten die Divyas keine Einweihung. Nur die Viras mussten durch sie gehen, um die Göttlichkeit, die sie durch ihre Vermischung mit den Töchtern der Menschen verloren hatten, wiederzuerlangen. Die Einweihung der Divyas oder Siddhas entspricht einer anderen Mutation, die sich ereignet an der Schwelle des Morgensterns mit seinem grünen Feuer, um zu verschmelzen, was an der Grenze getrennt wird. Hermann Wirth hat geschrieben, dass in Atlantis Mo'uru eine weiße Königin regiert habe. Der Gaia-Mythos berichtet, dass diese jungfräuliche Göttin ohne Notwendigkeit eines Mannes einen Sohn zur Welt bringt, der dann ihr Gemahl wird. Dieses Symbol erhalten wir auch durch die Enthüllung der runischen Einweihung von Amor, die wir bereits im Zusammenhang mit Os-Ür-Is beschrieben haben. Das Mysterium von El-A-El. Wir wollen eine Erweiterung des hyperboreischen Mythos von El-Ella und El-A-El auf eine irdische Kosmogeografie wagen. Wir glauben, dass sie uns dazu dienen wird, das planetarische Phänomen des Patriarchats und des Matriarchats besser zu verstehen, worüber so viel geschrieben worden ist, und dass es dem Bruch des Professor Wirth mit dem Ahnenerbe, das Institut der SS für höhere Studien über das Erbe der Vorfahren, herbeigeführt hat. Rosenberg kritisierte ihn im Mythos des 20. Jahrhunderts und versicherte, Wirth wie Bachofen verteidigten gegensätzliche Meinungen zur Weltanschauung der SS. Ich habe dies selbst während meiner Aussprache mit Professor Wirth feststellen können. Er glaubte, dass der ideale Staat ordnungsgemäß von der Magna Mater regiert wurde. Er versicherte, dass im alten Griechenland die vollkommene Gesellschaft von weißen Frauen geleitet und von den barbarischen Männern aus dem Osten zerstört worden sei. Entscheidenden Einfluss auf Professor Wirth hatte seine Frau, die zum Zeitpunkt unseres Zusammentreffens gerade gestorben war. Er erwähnte sie öfter in unserem Gespräch. Er sagte mir, dass seine Frau immer eine Anhängerin Hitlers gewesen sei, jedoch nicht der anderen Führer des Nazismus. Er sagte auch, dass Walter Daré ihn davor bewahrt habe, in ein Konzentrationslager zu kommen. Jedenfalls befand sich Professor Wirth mit seinen Schlussfolgerungen im Irrtum. Seiner enormen Forschung und Dokumentation hatte er einige vorrangige Richtungen gegeben. Die des idealen Matriarchats als erstes irdisches Paradies, der Kontinent der weißen Königin Mo'uru Atlantis. Von dort sollen seiner Meinung nach die Maoris, die Mohren, die Amorikaner und vielleicht die Amoriter, Feinde der Juden in Kanaan, gekommen sein. Auch die roten Menschen von Amerika und von Kreta, die Pelasger, die Phönizier und gewisse Ägypter mit einem noch weiter zurückliegenden Ursprung in Mu und Lemuria. Dort soll der Adam der Genesis erschienen sein. Das Mysterium von El-Ella und El-A-El, das den orphischen Mythos von der Teilung des kosmischen Eies von Eros, von Erika Paios, von Phanes ergänzt, ist ein gelungenes Erlebnis innerhalb meiner eigenen Einweihung in Amor. Zum ersten Male habe ich dies in meinem Buch »Wir, Buch der Auferstehung« dargestellt, doch in meinem vorhergehenden Werk wird es bereits angedeutet, besonders in El-Ella, Buch der magischen Liebe. Nun werden wir einen weiteren Schritt zu seiner Enthüllung tun. Wenn Gaia im verlorenen Atlantis den eigenen Gemahl zur Welt bringt, ohne Teilnahme des Mannes, der sie physisch befruchtet, enthält der Mythos eine Einweihung von Amor, die El-A-El vorbehalten ist. Das ist das weibliche Purusha, das weibliche Äon, die Pistis Sophia. Nach Jung würden wir sagen, dass Ella sich individualisiert hat, sich ihrem Animus anvermählend. Laut christlicher, esoterischer Ausdrucksweise würde man sagen, dass sie sich mit Christus vermählt hat. Nach unserem Stil, sie hat ihren eigenen Astralkörper geboren mit dem Gesicht des Geliebten. Sie hat den wahren Sohn der göttlichen hyperboreischen Frau geboren, der Lilith, der Aloine. Nicht der irdischen Eva, der es an ontologischer Wirklichkeit mangelt. Sie hat ihren verlorenen El wiedergefunden durch die Teilung von Elael. Dass dies in Atlantis geschehen konnte, wird uns auch durch die Symbolik des Sternes Gerda, die Erde, enthüllt, wo die hyperboreische Polarität von dem Demiurg und seinen psychopathischen Archetypen schlecht nachgeahmt worden ist. Am Nordpol in Hyperborea wird das Drama von El Ella, das männliche Purusha Yang, nachgeahmt. Am Südpol in Lemuria und Atlantis entwickelt sich das Drama von Ella El, das weibliche Purusha Ying. Hyperborea entspricht dem Satya Yuga, das goldene Zeitalter. Lemuria und Atlantis dem Treta Yuga, das silberne Zeitalter. Beide Welten werden von göttlichen Wesen der weißen Rasse regiert, die dafür eingetreten sind, im Inneren des demiurgischen großen Plagiats zu kämpfen. Daher ist es möglich, dass Lemuria wie auch Atlantis ursprünglich von einer weißen Königin regiert wurden. Das Gedächtnis an sie wird in der Legende von Mo'uru, von Gaia, von der Jungfrau Ella-El bewahrt. Im Verlauf der Jahrhunderte bis in unsere Zeiten wird dieser Mythos in den christianisierten Jungfrauen dargestellt, besonders in der schwarzen Jungfrau mit dem Kind in den Armen oder auf ihren Knien. Der Nordpol ist El Ella im Satya-Yoga vorbehalten worden, als die Natur über eine größere Energie im Ablauf verfügte. Der Südpol ist das Gebiet des Dramas von Ella El. Am Nordpol steigen die Siddhas vom grünen Strahl herab und richten das irdische Hyperborea ein, das von der schwarzen Sonne, einem bestimmten übersinnlichen Licht, beleuchtet wird. Es ist die odinsche Sonne der Asen und der Vanen, der Divyas. Eine alte, unbewegliche Sonne, dass sie so war, stellt man an den Fossilien der Bäume im Norden fest, die ein stetes, von den Jahreszeiten nicht unterbrochenes Wachstum aufweisen. Das Licht, das sich nicht ändert, das nicht erlischt. Als die Katastrophe eintritt und die Erdachse abweicht, erscheint das Licht des Jahres, die Natur verkommt. Im Verlauf der Zeiten wird die Polarisation durch die Kulte ausgedrückt. Dort, wo das Patriarchat der Helden das Leben organisiert, das Licht einer übersinnlichen Sonne jenseits der materiellen Sonne, durchdringt es das Reich, das Imperium. Die Sehnsucht von Hyperborea.